gehen, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Die Zeit mit euch war wunderschön und Party, die geht weiter, auch wenn wir jetzt schon gehen. Auf Wiedersehen, die Zeit mit euch war wunderschön. Doch die Party, die geht weiter, auch wenn wir jetzt schon gehen.